Nacht tief als Schlaf. Hier ist Nacht tiefer als Schlaf. Hier ist Nacht tiefer als Schlaf. Deine Sehnsucht hat Dosten. Deine Sehnsucht hat Dosten und ich. Deine Sehnsucht hat Dosten und ich. Und ich bin ein Mann. Und ich bin ein Mann. Und ich bin ein Mann auf der Flucht. Vor Schwarz und Weiß. Vor Nord und Süd. Vor heiß und kalt. Mit dem Kopf zwischen den Schenkeln. Mit dem Kopf zwischen den Schenkeln. Mit dem Kopf zwischen den Schenkeln. Sterben drei Heilige, überleben Affen. Sterben drei Heilige, überleben Affen. Sterben drei Heilige, überleben Affen. Meine roten Vorhöfe kauen. Meine roten Vorhöfe kauen. An einer roten Mohrrübe kauen. Vor einem Überwachungsboden Publikum. Vor einem Überwachungsboden Publikum. Vor einem Überwachungsboden Publikum. Trage ich die Tasche. Das Messer hinter geschlossenen Augen nach Osten. Hinter geschlossenen Augen nach Osten. Hinter geschlossenen Augen nach Osten. Thank you.